Vierte Szene. Ach, Kind, ich habe einen großen Fehler gemacht. Das hat der Alte heute zu Amalia gesagt. Noch heute schreibe ich Karl, er soll zurückkommen. Mein Plan kommt keine Minute zu früh. Heute Abend bist du tot, Vater. Hermann! Du weißt, was du machen sollst. Herr, bitte, ich kann das nicht. Lieber gehe ich ins Gefängnis, mein ganzes Leben lang. Nicht nur du gehst ins Gefängnis, auch deine Eltern und deine Geschwister. Aber Herr! Kein Aber! Hier ist das Schwert. Vater! Amalia! Kommt schnell! Es gibt schreckliche Nachrichten! Und jetzt erzähl. Es geht um Ihren Sohn Karl, Herr Graf. Karl? Was ist mit ihm? Wir waren beide Soldaten. Was? Karl ist Soldat geworden? Ja, er hat gesagt, mein Vater liebt mich nicht mehr. Es ist egal, ob ich lebe oder sterbe. Oh, Karl, das habe ich nicht gewollt. Wir haben bei Prag gekämpft. Er war der Beste. Er war stärker als alle anderen. Aber am Abend nach dem Kampf gehe ich müde über das Feld. Da! Karl liegt bei den Toten. Karl, rufe ich. Karl, du darfst nicht tot sein. Oh Gott, Karl. Da sagt er ganz leise, es ist alles vorbei. Bring mein blutiges Schwert zu meinem Vater. Nur wegen ihm sterbe ich. Oh Gott, das darf nicht sein. Mein Karl, tot? Warum bin ich nicht auch tot? Tötet. Meinen eigenen Sohn? Ja, das ist wahr. Du hast ihn getötet. Was ist das? Es wird ja plötzlich ganz dunkel. Ist es schon Nacht? Alles wird schwarz. Karl? Wo bist du? Karl! Lauf nicht so schnell! Ich komme mit dir! Warte! Endlich ist er tot. Jetzt bin ich der Graf von Mohr. Und jetzt wird hier alles anders. Der Alte war viel zu gut zu den Menschen im Land. Ihr sollt Angst haben, Leute. Ihr sollt arm sein und Hunger haben. Eine dunkle Zeit kommt.